schöner ist, dass ein eher wenig belichteter Held der friedlichen Revolution, der Pfarrer der Leipziger Lukaskirche, Christoph Wonneberger, jetzt passend zu seinem 70. Geburtstag mit gleich zwei Biografien gewürdigt wird, gelesen von MDR Figaro Geschichtsredakteur Stefan Nölke. Stefan, lohnt sich die Lektüre? Ja, ich denke schon, dass beide Bücher der Lebensleistung von Christoph Wonneberger gerecht werden. Er ist ja der Mann, der die Friedensgebete erfunden hat. Und zwar war das noch während seiner Zeit als Pfarrer der Weinberggemeinde in Dresden, um auch hier die Dresdner mal zu würdigen, die eben auch ihre Verdienste um die friedliche Revolution haben. Mitte der 80er Jahre kam Wonneberger dann nach Leipzig, übernahm die Lukasgemeinde in Volkmarsdorf und durch sein Wirken, seine kreativen Ideen, seine Unermüdlichkeit, seinen Mut entwickelte sich die Stadt zum Zentrum der Demokratiebewegung im Süden der DDR. Allerdings, das ist ja das Tragische, dass er mit 45 Jahren auf dem Höhepunkt seines Schaffens Ende Oktober 89 dann einen Schlaganfall erlitten hat, vielleicht auch als Folge der ganzen Anspannungen der Monate zuvor. Und Wonneberger hatte dadurch lange sein Sprachvermögen verloren. Es dauerte Jahre, bis er das Sprechen wieder erlernt hat. Währenddessen konnten andere die Lorbeeren kassieren. Und Christoph Wonneberger ist eben dann doch weitgehend unbekannt geblieben. Und insofern ist es gut, dass jetzt gleich zwei Biografien erschienen sind, die das ein bisschen ändern wollen. Die eine ist von dem Leipziger LVZ-Chefreporter Thomas Mayer geschrieben und erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt. Und die andere hat der Historiker Andreas Peter Pausch verfasst und im Metropolverlag veröffentlicht. Wenn beide empfehlenswert sind, Stefan, wo sind die Unterschiede? Ja, die Unterschiede liegen weniger in der Tendenz als in Stil und Adressat. Also die Biografie von Thomas Mayer ist sehr griffig geschrieben. Daran erkennt man den langjährigen Reporter, auch dramaturgisch gut gemacht, immer wieder fließen Zitate ein. Mayer hat auch alle möglichen Weggefährten interviewt und bringt diese Zitate, diese Statements leicht verdaulich in den Text ein. Das Buch ist sozusagen die schnellere Lektüre, während die Biografie von Andreas Peter Pausch gründlicher angelegt ist, sicher auch mehr Quellenstudium erfordert hat und nach Angaben und auch Angaben in Form von Fußnoten dazu liefert. Also kurzum, es ist wissenschaftlicher und liefert dann auch noch mal einige Essays von Weggefährten von Rainer Eppelmann bis Erhard Eppler, die ihrem Wonni zum 70. Geburtstag gratulieren. In beiden Büchern sind zudem eine Menge Fotos und Dokumente abgedruckt. Also, naja, wer die Wahl hat, hat die Qual. Und wie spannend ist das im 25. Jahr nach der friedlichen Revolution? Ja, ich finde, beide Bücher haben sehr gut herausgearbeitet, welche Spannungen es innerhalb Kirche der DDR in den 80er Jahren gab. Die Kirchenoberen wurden von Seiten der SED, der Vater von Gregor Gysi, Klaus Gysi, spielte hier als Staatsminister für Kirchenfragen eine ziemlich unsägliche Rolle. Wie weit die Kirchenoberen da unter Druck gesetzt wurden und die wiederum dann auch, wie beispielsweise Friedrich Magirius als Superintendent des Kirchenbezirks Leipzig-Ost, versuchten dann Wonneberger in seinem Engagement auszubremsen, wobei Wonneberger wirklich, auch das wird deutlich, ein unglaublich konsequenter und sicher auch starkköpfiger Freiheitskämpfer war, der sich voll und ganz seiner Mission gewidmet hat. Und da hat er auch wenig Rücksicht genommen, zum Beispiel auf die Leute, die in die Kirche gegangen sind, um einfach mal einen Choral zu hören oder zu beten. Und mit dieser starken Politisierung der Gottesdienste und der Gemeindearbeit ist er auch immer wieder angeeckt, beispielsweise auch mit einem Konzert des Liedermachers Stefan Kraftschick in der Lukaskirche oder eben auch mit den Friedensgebeten in der Nikolaikirche, die er lange zu verantworten hatte und bei denen er den Basisgruppen, den oppositionellen, demokratisch gesinnten Basisgruppen, alle Freiheiten gegeben hat. Die SED-Leute in Leipzig und Berlin haben geschäumt vor Wut damals. Und trotzdem, und das ist das Verrückte, ist eben Wonneberger am Ende damit durchgekommen. Und kann man sagen, Stefan, welchen Anteil Wonneberger daran hatte, dass wir sehr glücklich von einer friedlichen Revolution sprechen können? Ja, eine Menge, glaube ich. Und das ist auch ein ganz zentraler Punkt. Trotz aller Unbeugsamkeiten hat Wonneberger immer Gewaltlosigkeit gepredigt und propagiert. Und einer der wichtigsten Augenblicke, die beide Bücher auch als solchen benennen, ist seine Rede am Montag, dem 25. September 89 in der Nikolaikirche. Da forderte er vom SED-Staat ein Ende der Gewalt gegen Demonstranten. Denn die Staatsmacht hatte ja davor, wie wir uns erinnern, massiv geknüppelt und verhaftet. Wer das Schwert nimmt, wird durch das Schwert umkommen. Wer den Gummiknüppel schwingt, sollte besser einen Schutzhelm tragen. Wer andere willkürlich der Freiheit beraubt, hat selbst bald keine Fluchtwege mehr. Das hat er gepredigt. Und diese Rede, das sagen viele, die dabei gewesen sind, sei der eigentliche Startschuss der friedlichen Revolution in Leipzig gewesen. Und dann 14 Tage später hat sein Aufruf zu Gewaltlosigkeit in tausenden Exemplaren von geheimen Vervielfältigungsmaschinen gedruckt und von den Leuten der Arbeitsgruppen und das Volk gebracht, eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Darin haben er und seine Mitstreiter zu Gewaltlosigkeit aufgerufen. Aber es ging auch darum, den Demonstranten die Angst zu nehmen, Mut zu machen, trotz aller Drohungen von Seiten des SED-Machtapparates an diesem Montag, dem 9. Oktober 89, auf den Leipziger Ring zu marschieren. Also wenn man sich mit Bonneberger befasst, dann wird auch noch einmal die ganze Dramatik des Herbst 89 einem vor Augen geführt. Die Empfehlungen von MDR Figaro Geschichtsredakteur Stefan Nölke, die beiden Biografien zu Christoph Bonneberger, 70. Geburtstag, der passende Hintergrund, 25 Jahre friedliche Revolution, der andere Hintergrund. Zum einen Andreas Peter Pausch, Widerstehen, Pfarrer Christoph Bonneberger, herausgegeben von Uwe Schwabe vom Archiv Bürgerbewegung, 256 Seiten, 22 €. Und Thomas Mayer, Der nicht aufgibt, Schriftenreihe des sächsischen Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR. 14. Band, 224 Seiten zum Preis von 9,90 €. Stefan Nölke, herzlichen Dank.